4. Phonetik. Englische Wörter im Deutschen. B. Guck mal, da ist ein Baby auf dem Comic. Es trägt ein Sweatshirt und eine Jeans. Es isst einen Hamburger. Der Comic ist cool.